Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 4. Teil. Spätsommer 1929. Heute bleiben wieder einmal ein paar Leute auf Altholms Hauptstraße stehen. Wieder genießen sie den Anblick des nobelsten Automobils, der paar Automobile, die die Kutscher der Fuhrwerke nicht leiden können. Am Steuer des Rolls-Royce sitzt der Zeitungskönig von Altholm, Gebhardt. Seine Miene ist finster, verkniffen. Er kommt vom Rathaus. Dort ist ihm vom SPD-Bürgermeister Gareis ein demütigender Hieb versetzt worden. Aus Gebhardts Büro ist ein Dokument verschwunden und in die Hände des roten Gareis gelangt, das dieser erpresserisch nutzt. Wer ist der Dieb gewesen? War es der Lokalredakteur Stuff, der Annoncenwerber Tredub oder wer war es? Also hören Sie mal, Tredub, seit einer halben Stunde warte ich auf Sie. Und bei dieser Gelegenheit, ich bin mit Ihrer Leistung äußerst unzufrieden. Äußerst, Herr Tredub. Ich habe Sie ohne Referenzen bei der Chronik eingestellt auf eine vage Empfehlung von Herrn Stuff. Aber Ihre Annoncenwerberei läuft immer schlechter. Herr Gebhardt, es ist nicht meine Schuld, wenn die Kunden lieber anderswo inserieren bei Blättern mit höherer Auflage als der Chronik. Ach, babalabab. Ein Blatt mit einer Auflage von 7.500 muss eine Annonce bringen. Reden Sie sich nicht aus. 7.500? Jawohl. Schön wär's, Herr Gebhardt. Was heißt das? Das stimmt doch längst nicht mehr. Und mancher weiß das. Weiß auch von einer gewissen Bescheinigung, die uralt ist. So? Ja. Und die kennen Sie? Natürlich. Ich habe sie gelesen. Aber das Datum ist unkenntlich gemacht worden. Würden Sie diese Bescheinigung aus der Hand geben? Ich? Nie. Niemals. Wozu denn? Das wäre Treuebruch. Aber ich weiß, dass Abschriften dieser Bescheinigung kursieren. Herr Gebhardt, verlangen Sie von mir nicht, dass ich Namen nenne, das ist ganz vergeblich. Jetzt raus mit der Sprache, wenn Ihnen Ihre Stellung hier was wert ist. Namen nenne ich nicht. Hab's gehört. Es hat kürzlich eine Zusammenkunft von 6 Persönlichkeiten stattgefunden, die eine neue Zeitung gründen wollen. Eine Rechtszeitung. Oh Gottchen, da sagen Sie mir aber was Neues. Und dort sind 5 Abschriften der Bescheinigung verteilt worden an die jeweiligen Herrschaften. 5? Nicht 6? 5. Gebhardt erhebt sich, geht auf und ab. Was ihm Tredub verschweigt, das fängt an mit dem Grund seiner Verspätung beim Chef. Er ist gleich nach Gebhardts Rathausbesuch zu Gareis bestellt worden und der alte rote Fuchs sieht in der Dokumentenaffäre die ersehnte Chance, einen seiner Erzfeinde zur Strecke zu bringen. Und dazu gehört der Lokalredakteur Stuff. Wenn Tredub, hat Gareis zu Tredub gesagt, von seinem Chef Gebhardt wegen der Bescheinigung in die Zange genommen wird, dann soll er Stuff als Verräter nennen und dann wird Tredub ein gemachter Mann sein. Es sind Notzeiten und wo Leute nicht mehr wissen, wie sie morgen Frau und Kinder durchbringen sollen, wird Moral zum Muster ohne Wert. So, Tredub, jetzt wollen wir mal zum Punkt kommen und hören Sie mit der Spuckerei auf, bitte. Ich kenne die Namen jener ominösen Herrenrunde, die eine neue Zeitung aufmachen wollen. Na schön. Sollen Sie mal. Ich kann darüber nur lächeln. Bei keinem anderen Geschäft ist man schneller sein Geld los. Wer war nun der 6., der die Abschriften verteilt hat? Tredub. Wer war's? War es ein Redakteur? Ja. Also ja. War es Stuff? Also ja. Ich kann Stuff nicht rausschmeißen. Er hat einen unanfechtbaren Arbeitsvertrag. Überlassen Sie das mir, Herr Gebhardt. Ich krieg das hin. Und wie? Bezahlen dafür kann ich Sie nicht. Ich habe kein Geld. Ich will kein Geld. Sondern? Ich will den Posten von Stuff. Gut. Ist versprochen. Geben Sie mir das schriftlich? Versprochen, Herr Tredub.